Stehe auf. Ein neuer Tag beginnt. Ich stehe auf. Ein neuer Tag beginnt. Nun ist es erwacht und wieder voller Macht. Nun ist dein Tag vorbei, es schlagen meine Stunden. Übernimmt die Kontrolle. Nun nimm dich in Acht, bevor seine Macht über dich wacht. Gute Nacht, Ding, gute Nacht, Ding, Kinder, Nacht, Ding. Neuer Tag beginnt. Nun ist es erwacht und wieder voller Macht. Ich stehe auf. Ein neuer Tag beginnt. Nun ist dein Tag vorbei. Es schlagen meine Stunden. Es schlagen meine Stunden. Es schlagen meine Stunden. Es schlagen meine Stunden. Schlagen meine Stunden. Meine Stunden. Meine Stunden. Meine Stunden. Meine Stunden. Meine Stunden. Gute Nacht, Ding, gute Nacht, Ding, gute Nacht, Ding, gute Nacht. Und nun gute Nacht, Ding, gute Nacht, Ding, gute Nacht, Ding, gute Nacht. Und nun gute Nacht, Ding, gute Nacht, Ding, gute Nacht.